Lição 15. Antigamente e agora. 1. Wohnung, aber auch Stockwerk. O andar. Angenehm. Agradável. Wirklich. Realmente. Zimmer, Wohnraum. A assoalhada. Wohnzimmer. A sala de estar. Esszimmer. A sala de jantar. Platz. O sítio. Zufrieden. Contente. Gebäude. O prédio. Aufzug. O elevador. Garage. A garagem. Abstellen. Pôr. Glück. A sorte. Mietwohnung. A casa alugada. Gemietet, vermietet. Alugado. Mieten, vermieten. Alugar. Miete. A renda de casa. Dreizimmerwohnung. O T2. 2. Aussicht. A vista panorâmica. Einfamilienhaus. A vivenda.